Asian Movie Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Asian Movie Podcasts. Wenn ihr wie ich gerne durch die DVD-Abteilung eines 1-Euro-Ladens stromert oder in einer abgelegenen Videothek ein zufälliges Verkaufsregal entdeckt, fällt euch vielleicht folgender Film in die Hände. Ultra Cop 2000. Als mir das Ding in die Hände fiel, dachte ich mir, das sieht relativ cool aus. Irgendeine Frau mit einer Knarre in der Hand auf dem Cover. Man dreht um, es wird ein grünes Auge ins Gesicht geblendet. Es klingt sehr, es sah sehr seltsam aus und der Klappentext ist noch viel, viel seltsamer. Hongkong im 21. Jahrhundert. Der Handel mit Drogen und Waffen floriert. Tony und Betty, zwei Cops, die zu einem Sondereinsatzkommando gehören, erhalten den Auftrag, den Dealerring der Black Dragons zu zerschlagen. Tony und Betty, das sind die wohl zwei beklopptesten Namen, die man für einen asiatischen Film nehmen kann. Zur gleichen Zeit begegnen sich zwei rivalisierende Außerirdische auf der Erde. Der Universal Cop Jack und der böse Marsianer Kota liefern sich einen erbarmungslosen Kampf um die Vorherrschaft auf unserem Planeten. Kota will mit allen Mitteln die Menschheit in willenlose Zombies verwandeln. Jack versucht ihn aufzuhalten. Als das Sondereinsatzkommando endlich einen Erfolg im Kampf gegen die Drogenmafia erzielt, geraten die Polizisten in einen unfreiwilligen Kontakt mit den außerirdischen Rivalen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ich muss diesen Film haben. Ich werde ihn heute Nacht noch sehen. Ich brauche eine Pizza und ich brauche einen guten Kumpel dafür. Und das ist, also, dieser Film ist wohl das bekloppteste, schlecht, verwirrendst geschnittene Ding, was ich jemals gesehen habe. Die Synchronsprecher sind alle sehr seltsam. Die schauspielerische Leistung von den Leuten ist so dermaßen übertrieben. Und das Ende. Oh Gott, das Ende ist einfach nur bekloppt ohne Ende, kann man sagen. Also das ist wieder so ein Fall, das ist tatsächlich so ein Fall, wo man sagen könnte, man muss es gesehen haben, um zu glauben, dass es diesen Film überhaupt gibt. Es gibt Unmengen an Explosionen, es gibt sehr seltsame geschnittene Szenen, wie zum Beispiel, man sieht eine Stadt mit einem Stoppschild. Und auf einmal Schwarzblende. Dann ist die Stadt wieder da, aber das Stoppschild wurde schlecht rauseditiert und dann wieder Schwarzblende. Es fühlt sich so an, als ob der Cutter das Ding irgendwie anstatt die Sachen, die er rausschneiden sollte, rauszulassen hat, hat es einfach drin gelassen, um den Film noch länger zu machen. Wenn ihr das Ding hier irgendwo mal sehen solltet für 1 Euro oder so, nehmt ihn euch mit, holt euch irgendjemanden dazu, mit dem ihr euch das anschauen könnt, weil alleine das geht nicht. Holt euch irgendjemanden dazu, am besten noch ein bisschen Alkohol und irgendwas richtig schön Fettiges zu essen, am besten eine Pizza. Schaut euch den Film an und danach fragt ihr euch, was zum Teufel war das überhaupt? Von mir eine klare Empfehlung, dieses Ding ist großartig bescheuert.